SWR 2 Leben. Im modernen Leben genießt Mobilität einen hohen Stellenwert. Damit sind fast zwangsläufig häufige Umzüge verbunden. Doch wer es schafft, lange Zeit in derselben Wohnung zu bleiben, dem bietet sich die Chance, sich selbst und das eigene Lebensumfeld auf besondere Weise zu reflektieren. Wie zum Beispiel Michael Poser im folgenden Beitrag, für den er übrigens auch die Musik komponiert hat. Seit anderthalb Jahrzehnten habe ich dieselbe Wohnung in einem Mietshaus im Westend von Wiesbaden. Diese Wohnung habe ich nicht sorgfältig im Vergleich mit anderen ausgewählt. Ich musste sie nehmen, weil ich so wenig Geld hatte und sie so preiswert war. Sie kostete am Anfang 150 Mark im Monat. Ich bezahlte die Miete bar an eine der beiden Schwestern, die Besitzerinnen des Hauses waren. Sie hießen Frau Ernst und Frau Schmidt und wohnten Wand an Wand im Erdgeschoss. Früher hatten sie zusammen die Gaststätte im Haus zum Faust betrieben. Frau Ernst führte handschriftlich die Mietbüchlein. Ich besuchte sie in ihrem Plüsch, überreichte ihr die Scheine, sie trug es sorgfältig ein. Ein fester Bestandteil unserer Gespräche war der folgende Minimaldialog. Sie, wie geht es Ihnen? Ich, gut, es geht mir gut. Sie, das ist die Hauptsache. Frau Schmidt, Frau Ernst und meine Nachbarin, Frau Bollschweiler, wussten viel über das Haus. Frau Bollschweiler hatte über 50 Jahre darin verbracht. Sie bewohnte die Wohnung gerade neben der meinen, im vierten Stock. Wir waren uns sehr zugetan, tranken bisweilen Tee zusammen. Sie blätterte ihre persönliche Geschichte und die des Hauses vor mir auf. In der Nachkriegszeit war meine kleine Wohnung, die nur über zwei Wasserhähne verfügte, mit mehreren Parteien besetzt gewesen, Flüchtlinge in der Hauptsache. Es muss ein schwieriges Gedränge mit vielen Krächen gewesen sein. Ich versuchte, über noch weiter zurückliegende Zeiten etwas herauszubekommen. Im Dritten Reich, so hörte ich, hatte man sich durchgewurstelt, ohne sich besonders für das Regime noch gegen es zu engagieren. Ich stellte mir vor, wie es noch früher in der Weimarer Republik und im Kaiserreich oben in der Mansarde ausgesehen haben könnte. Zu einer Wohnung ist ein altes Gefäß von Berauschungen, Leiden und Spießigkeiten. Man macht sich das meist nicht so klar, wenn man als neuer Mieter einzieht und die Wände frisch streicht. Ich rede von der Flüchtigkeit der Dinge und von den herausgehobenen Augenblicken. Der Umzug in eine neue Wohnung ist Beginn eines Lebensabschnitts. Es gibt kein Anhalten, das Schicksalsrad dreht sich weiter. Was eben triumphierend neu war, wird sofort zur Vergangenheit. Das ganze Haus wandelt sich. Die Wohnung wandelt sich um mich und ich wandle mich in ihr. Als ich in meine Mansardenwohnung einzog, war es eine dunkle Höhle mit uralten Tapeten und Linoleumböden. Zwei Zimmer waren verschlossen, weil die Schwestern sie sich vorbehielten. Ich richtete die Wohnung her, aber machte nichts grundsätzlich Neues aus ihr. Eines Teils war ich zu arm, um in die Wohnung groß zu investieren. Andererseits kam die Dunkelheit der Wohnung meiner Neigung entgegen, mich zu verstecken. Ich habe eine unüberwindbare Abneigung gegen alles Weißgestrichene. Die im Haus wohnenden Zeugen älterer Zeiten begleiteten noch einige Zeit meine Tage, mussten es dann verlassen und entschwanden aus meinem Gesichtskreis. Frau Schmidt und Frau Ernst waren auf einmal fort, in Altersheimen untergebracht, wie es hieß. Und nach kurzer Zeit hörte man, dass sie dort verstorben seien. Frau Bollschweiler, meine Vertraute, konnte mit ihren über 90 Jahren nicht mehr im vierten Stock verbleiben. Sie wollte das Haus nicht verlassen, aber es musste sein. Ich half ihr, einen Platz in einem menschenwürdigen Altenwohnheim zu finden. Ich traf sie noch manchmal im Kurpark, spazierengehend. Wir plauderten über die Hausbewohner, wie es mit ihnen weitergegangen war. Dann sah ich sie noch ein einziges Mal in einer Arztpraxis. Sie war sehr verfallen, sehr kläglich. Dann nie wieder. In ihre Wohnung war ein junges Paar eingezogen, das immer laut stritt. Die junge Frau war Engländerin, und ich hörte, wenn es heiß zuging, durchdringend den Satz »You never listen to me«. Auch die gingen, weiter streitend ab und es kamen andere Mieter. Und ich selbst? Ich hatte trotz meiner Mittellosigkeit gute Zeiten in meiner kleinen Wohnung. Ich war unabhängig, wurde in Ruhe gelassen, stand mich gut mit allen im Haus, soweit ich sie kannte. Es war eine Ausgewogenheit zwischen der Anonymität der Stadt und der Vertrautheit mit einem Ort, dem Mietshaus. Wenn ich tagsüber oben in meiner Wohnung rumort, an meinen Manuskripten geschrieben, mit Freunden musiziert oder am Klavier fantasiert hatte, oder wenn ich abends nach Arbeiten außer Haus zurückkam, dann kehrte ich vielleicht noch unten in der Gaststätte zum Faust ein, wechselte ein paar Worte mit der Wirtin, trank mein Bier, tauchte ein in das Stimmengewirr, hörte nur halb hin, ganz beseligt, auch hier für mich sein zu dürfen. Eines Tages ging es mit mir schrecklich bergab. Es war das, was ich meine Höllenfahrt nenne. Eine Passion, ein Amour fou. Ich verwilderte vor Verzweiflung. Ich konnte die Geliebte nicht aufgeben und konnte sie auch nicht mehr zu mir lassen, weil sie kam, um mich zu quälen. Sie rüttelte mitten in der Nacht an meiner Tür und ich machte ihr nicht auf. Ich machte überhaupt kaum noch auf. Eine Bandscheibengeschichte und andere Krankheiten lähmten mich. Ich hatte Mühe, mich am Leben zu halten und wollte es auch nicht. Ich suchte nach Möglichkeiten, aus dem Leben zu entkommen, aber eben nicht entschieden genug. Einmal stieg ich, obwohl ich nicht richtig stehen konnte, auf einen Stuhl, um eine zerborstene Birne herauszudrehen, holte mir einen Schlag, schnitt mir gleichzeitig die Hand auf und stürzte auf den Boden. Ich kam wieder zu mir, als das Telefon klingelte. Sie war es, die mich in ausgesuchter Weise beschimpfte und für ihr Unglück verantwortlich machte, bis ich beschloss, auch das Telefon nicht mehr abzunehmen. Ich war jetzt mit meiner Wohnung allein. Hadeshafte Einsamkeit, irres, sich im Kreise drehendes Selbstgespräch. Auch dieser Zustand ging vorbei. Langsam kam ich wieder zu mir. Ich war entschlossen, nie wieder einen anderen Menschen in meine Sphäre zu lassen. Eine Gleichgültigkeit gegen alles und alle hatte sich meiner bemächtigt, und ich kultivierte sie. Das bedeutete eine innere Steifheit, die Abwehr von Eindrücken und die Unfähigkeit, etwas zu erfinden. Meine Wohnung war austapeziert mit den ausgestandenen Leiden. Ich erwog, sie zu verlassen, blieb aber dann doch drin. Nach den beiden Schwestern, Schmidt und Ernst, hatte der Sohn der Ersteren mit seiner Frau die Verwaltung des Hauses übernommen. Für das Haus war das eine gute Zeit, ohne umwerfende Veränderungen, mit nur geringfügigen Mietsteigerungen. Dann gaben die beiden auf. Sie erbauten sich ein Eigenheim in einem Vorort, bezogen es, und sogleich zerbrach diese Ehe. Der junge Herr Schmidt zog zu einer anderen Frau und ging kurz darauf, so jung er war, elend an einer Krebskrankheit zugrunde. Die Familientradition war beendet. Die Stadt hatte das Haus erworben. Sie besaß ein Vorkaufsrecht, von welchem sie Gebrauch machte, um zu verhindern, dass durch Spekulanten preiswerter Wohnraum vernichtet würde. Das war gut so. Aber die Stadt, oder vielmehr die von ihr beauftragte Wohnbaugesellschaft, war als Besitzerin und Verwalterin untauglich. Das Haus verwahrloste. Nichts wurde mehr in Ordnung gebracht. Die Türen schlossen nicht. Kriminalität schwappte herein. In einer Nacht wurden alle Jugendstillampen im Treppenhaus abgeschnitten. Und aus meinem Keller klauten sie mir die paar Antiquitäten, die ich geerbt hatte. Es wurde Zeit, dass jemand wieder zuständig war für das Haus. Die Stadt, die Geld brauchte, verkaufte es weiter an einen Steuerberater, der das Haus schon gut kannte, weil er in der Nähe sein Büro hat. Er hat es als Kenner und Liebhaber mit hohem Aufwand renoviert. Die alten Jugendstil-Ornamente zieren wieder die Eingangshalle im Erdgeschoss und die Holztreppen haben, nachdem sie abgeschliffen wurden, das alte Honigbraun zurückerhalten. Alle Leitungen sind neu gelegt, das Haus ist auf wunderbare Weise verjüngt. Meiner Wohnung wurden die beiden Zimmer zugeschlagen, die mir verschlossen gewesen waren. Die Wand zwischen ihnen wurde eingerissen. Dadurch entstand eine Art Salon mit zwei großen Fenstern nach Westen, in die die Sonne bis zu ihrem Untergang scheint. Die Handwerker renovierten, da ich nicht ausziehen konnte, die Wohnung um mich herum. Ich zog um, von einem Raum zum anderen, zwischen Kalkhaufen und wehenden Plastikfolien. Ich durfte die Räume in meinen Farben streichen, von Erdfarbe bis Tonrot. Der Besitzer war sehr nachgiebig, was meine Sonderwünsche anging. In Absprache mit ihm entstand das chinesische Zimmer in Schwarz und Gelb, eine lichte Wohnküche, in der man von den Apparaten kaum etwas sieht, die waldgrüne Arbeitsschlucht und der blaue Salon, der am Nachmittag fast immer mit Sonnenlicht überflutet ist. Ich weiß natürlich, dass der nächste Mieter alles wieder rückgängig machen und mit dem beliebten toten Weiß überstreichen wird. Aber für den Augenblick ist es ebenso. Alles ist nur Augenblick auf Augenblick, die hintereinander davonschwimmen. Das wird besonders fühlbar, wenn man jahrelang am gleichen Ort bleibt und die Zeit ziehen lässt. Mein Leben veränderte sich vollständig. Ein Neuanfang kam, an den ich nie hätte glauben können. Ohne es zu wissen, hatte ich die Wohnung umgewandelt, dass ein anderer Mensch sie mit mir teile. Unser erstes Gespräch, es gab nur einen Hauch von Bekanntschaft, führten wir auf einem Spaziergang bei Eltville am Rhein. Ich war viel zu zerrüttet von meiner Höllenfahrt, zu wenig vorhanden, um die für mich heilsamen Töne zu hören. Am nächsten Tag wurde ich wegen eines Tumors operiert und mein sehnlichster Wunsch war, nicht mehr aus der Narkose aufzuwachen. Ich wollte keine Beziehungen mehr aufnehmen, niemanden mehr kennen, einem gnadenlosen Dasein entwischen, zu dessen Bestreitung ich mir keine Kräfte mehr zutraute. Als ich dann doch wieder aufwachte und irgendwie weitermachen musste, erinnerte ich mich, dass auch bei ihr alles von dem Zweifel ausgegangen war, was wir als Verirrte in dieser verirrten Welt eigentlich sollen. Sie hatte mir erzählt, dass ihr als Kind die Finger in der Tür eingeklemmt worden waren und sie gefragt hatte, warum gibt es nur Welt? Wie gern hätte ich schon das kleine Mädchen gekannt, das solche Fragen stellte. Sie hatte sich von klein auf gegen alle möglichen Zumutungen zu wehren. Immer sollte sie Dinge tun, die gegen ihren Instinkt waren. Sie umgab sich mit Stoffen und Blumen. Sie las, was sie so an Büchern fand in dem Handwerkerhaushalt. Die Wanderung der Lappen war eines ihrer ersten. Sie hatte sich bei dem Titel gedacht, es handele sich um das Schicksal von Stoffstücken. Für das, was sie interessierte, interessierte sich sonst niemand. Sie sollte zurechtgebogen werden, zu einer fürs Geschäft nützlichen Person. Als der Druck übergroß wurde, machte sie einen Versuch, ins Nichtsein zu entkommen. Die Grunderfahrung von uns beiden ist, dass man nicht in Ruhe gelassen wird, dass das, was man liebt, nicht in Ruhe gelassen wird. Ich meine die Anblicke, die Bilder, die uns gut tun. Wir sind auf sie angewiesen. Sie sind heilsam. In der durchorganisierten und durchkalkulierten Welt um uns gibt es kaum noch eine Stelle, die nicht Gegenstand von Planung und Ummodelung ist. Man entdeckt einen Ort, eine Landschaft, ist davon entzückt wie von einem Stück Paradies, und dann muss man feststellen, dass auch die Planer sie entdeckt haben und daran herumoperieren. Die Plätze unserer frühen Jahre sind fast alle so entstellt, dass es besser ist, sich an das Erinnerungsbild zu halten, das wir von ihnen haben. Im Gedränge der Menschen fühlen wir uns bedrückt wegen der Ungeniertheit, der Aggressivität, Moden der Selbstverhässlichung. In einer Überempfindlichkeit spüren wir überall dort, wo viele zusammen sind, einen Moment von Bedrohlichkeit. Wir sind gern allein, aber nicht weltabgewandt in dem Sinn, dass wir ohne eine gemäße Umgebung leben könnten. Sie ist zu mir gezogen, in die Mansardenwohnung, wo sich mein Abstieg in die Unterwelt und meine Rückkehr abgespielt haben. Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau hat einmal ein Freund von mir gesagt, es ist schon viel, wenn man die gleichen Tapeten schön findet. Das wäre uns nicht genug. Aber Geschmacksfragen sind Existenzfragen. Als sie bei mir einzog, war das Wunderbare, dass sie mit meiner Einrichtung so einverstanden war, als hätte sie sie selbst entworfen. Sie hat gleich angefangen, sie weiterzuentwickeln. Als Mensch der Stoffe und der Blumen. Sie hat die seidenen Vorhänge gemacht, die weich gegen die Außenwelt abschirmen. Und sie sorgt dafür, dass immer Blumen da sind. Allgegenwärtig, aber nie übermäßig. Nur in einer Umgebung, die man selbst geschaffen hat oder so gewollt haben könnte, kann man existieren. Draußen herrschen die gestanzten Formen, das Industrieprodukt, eine amtlich geförderte Zerstörungswut. Dagegen muss man sich wehren, seine eigene Bilderwelt verteidigen. Wir haben die Wohnung zu einem Rückzugsort gestaltet, welcher die Kräfte widerschenkt, die wir in ihn gesteckt haben. Alles, was mit Geschäft, Beruf, Politik zu tun hat, halten wir fern. Sie hat ein Atelier für ausgefallene Kleider in einem anderen Stadtteil. Ich, als Vorsitzender einer kleinen Fraktion im Stadtparlament, ein Büro im Rathaus. Das sind unsere Außenstellen, wo wir unseren selbstgestellten Verpflichtungen nachkommen. Wir schwärmen aus unserer Mansardenwohnung aus, kehren in sie zurück. Wir fühlen uns königlich privilegiert durch sie. Morgens nehmen wir am Küchentisch unser Ritz-Frühstück ein. Draußen ist irgendein Wetter. Vielleicht schimmert ein Frühlicht aus der Urzeit auf, dass die Blütenkelche in der Vase durchscheint. Der Tisch ist farbig gedeckt. Ausgefallene Marmeladen brillieren. Wie die Gäste eines Hotels sind wir ungebunden, aufbruchsbereit. Was wird der Tag bringen? Er bringt jede Menge Arbeit, Misslichkeiten, kleine Siege, große Niederlagen. Wir ermatten und werden zurückgeworfen in unsere Wohnung. Wenn es dämmerig ist, kommt etwas Zeitloses in sie. Ein Schwebezustand wird erreicht, der eine tiefe Ruhe birgt. Ich denke dann oft an früher, aber nicht in dem Sinn einer Rückkehr in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist da. Sie vermischt sich mit der Gegenwart und anderen Zuständen, die noch kommen könnten. Ich bin auf einmal ehrgeizlos. Es ist mir gleichgültig, ob ich angefangene Arbeiten noch fertig mache, ob ich irgendetwas erreiche, ob es überhaupt weitergeht. Alles ist erreicht. So geht es auch ihr. Wir leben gleichzeitig rückwärts und vorwärts. Oder eigentlich beides nicht. Wir sind aufgehoben in einer Verschlungenheit. Darüber lässt sich nichts Wirkliches sagen. Man kommt eben in Seelenbezirke der Entindividualisierung, wo man Worte ganz abtun muss. Im blauen Salon steht eine weiße Orchidee. Es ist eine Phalaenopsis schilleriana, Endform einer sehr langen Entwicklungslinie. Solche Blumen wachsen in Urwäldern, auf Baumästen. Sie ernähren sich fast von nichts. Die Wurzeln haben sich in die Rinde eingegraben, über die Luftwurzeln läuft dann und wann der Regen. Sie kommen ohne Erde aus. Die wäre ihnen nur schädlich. Sie holen sich alles Lebenswichtige aus der Luft. Die unsere hat einen kleinen weißen Topf, der mit Rindenstückchen gefüllt ist. Gelegentlich wird sie mit etwas warmem Wasser getränkt. An der Stelle, wo sie vorher stand, setzte sie Knospen an, die gleich wieder vertrockneten. Sie wollte nicht blühen. Erst als sie an das Westfenster kam, das bis zum Sonnenuntergang voll Licht ist, hat sie aus ihrem verholzten Stiel ihre weißen Blüten hervorgebracht. Eine nach der anderen. 20 Stück. Ein indischer Palast müsste sich geehrt fühlen, so ein Wunderwerk zu beherbergen. Die Orchidee steht still am Fenster. Unten auf der Straße tobt es. Motoren dröhnen, Bremsen quietschen, Menschen schreien. Auch sie werden irgendwann still werden. Andere werden kommen, die anderen Lärm machen. Oh, der Aufruhr um nichts. Und das kleine, mühselige Leben, das mit allen Mitteln geschützt wird, und doch nicht zu schützen ist. In unserem Mietshaus wandelt sich alles immer, auch auf schreckliche Weise. Die liebe, ruhige Wirtin vom Faust hat sich erschossen. Sie hat miterlebt, wie die Frau des Installateurs im zweiten Stock sich mit einer Krebskrankheit über Monate quälte und wollte, als sie eine ähnliche Diagnose bekam, ihr eigenes Leiden schnell beenden. Der Wirt ist danach noch einmal aufgeblüht. Ich habe ihn gesehen, wie er sich in einer Badehose auf der Verkehrsinsel vorm Haus fotografieren ließ. Ein kräftiger, gebräunter Mensch. Dann, eine Zeit später, traf ihn der Schlag. Die Tochter ist mit Pflegepersonal um ihn. Ein Bein wurde amputiert. Er liegt in seinem Rollstuhl in blasser Totenhaftigkeit. Die Tochter, die weiter in der Gaststätte arbeitet, hat ein Söhnchen, das trappelt die Treppen auf und ab. Der Kleine ist dabei, die Welt für sich zu entdecken. Diese Lebenslinien überschneiden sich mit anderen Lebenslinien. Das Haus ist 100 Jahre alt. Vorher waren hier Obstwiesen. Ich sehe sie vor mir. Ich kann den Duft der Blüten riechen. Und was wird später sein? Häuser überleben viele Generationen von Menschen. Unsterblich sind sie nicht. Ein Erdbeben hat schon einmal an unserem Haus gerüttelt. Zwei Kriegen ist es entgangen und lebt dennoch fort. Es ist nicht wie Architektenwunder von heute, die sofort nach ihrer Erbauung abgewirtschaftet aussehen und sich nie zu einer neuen Frische aufmachen werden. Unser altes Haus hat noch Zukunft. Eines Tages wird es auch mit ihm aus sein. Sei es, dass es in Überalterung zerfällt, sei es, dass es in einer Katastrophe versinkt. Und vielleicht wird der ganze Landstrich wieder von dem Urmeer eingeholt, das ihn einst innehatte. Von uns allen wird niemand mehr wissen. Wie dem auch sei, wir als Mieter unterm Dach fühlen uns selig absentiert. Wir wiegen uns in einer Sicherheit, die auf nichts gegründet ist. Es ist ein Rhythmus von Dehnung und Aufhebung der Zeit. Indem sie sich auflöst, gibt sie uns auf eigentümliche Weise Substanz. Meine Wohnung und ich. Auf und ab einer Mieterexistenz. So hieß dieser Beitrag von Michael Poser in SWR 2 Leben. Redakteurin war Petra Malwitz. Weitere Informationen wie immer auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben. SWR 2 Leben im Radio montags bis freitags 10:05 bis 10:30 Uhr.